Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Corinna Straub. Dr. Corinna Straub. Ihr Mann hatte in der Kanzlei angerufen, nachdem er unter den Kollegen im Stammhaus herumgefragt hatte. Dass er in der mitteldeutschen Provinz nicht fündig werden würde, lag auf der Hand. Offenbar war ihm früher klar als ihr, dass man unter diesen Umständen am Anwalt nicht sparen sollte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er gleich am Telefon die ganze Geschichte runtergebetet. Jedenfalls hatte er sichtlich Mühe zu akzeptieren, dass ich, wenn ich das Mandat übernehmen soll, schon aus dem Mund seiner Frau hören musste, wie sie in diesen Schlamassel geraten war. Hausbesuch. Kriminalhörspiel von Thomas Fritz. Eigentlich hätte ich erst in 14 Tagen Bereitschaft gehabt. Aber Dr. Ulrich, es gibt noch einen zweiten HNO in der Stadt. Breitscheidstraße 36. Er fragte mich, ob ich den Dienst tauschen könne. Vor 2 Tagen war seine Mutter gestorben. Da kann man nicht Nein sagen. Sie meinen, hätten Sie nicht getauscht, wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Seit mein Mann die Niederlassung übernommen hat und ich die Praxis am Hals habe, hasse ich diesen Dienst jedes Quartal von vorn. Ja, nicht nur Ärzte schlagen sich manchmal die Nacht um die Ohren. Aber nur Sie haben Leichen auf dem Fußboden liegen, bei denen allenfalls ein gewiefter Pathologe die Todesursache rauskriegt. Und sobald man seine Unsicherheit nicht runterschluckt, pflaumen einen die ach so überlasteten Bullen an, man solle sich sein Lehrgeld wiedergeben lassen. Das Ende vom Lied ist, dass sie einem auch noch die Autopsiekosten aufbrummen. Ach, das ist Ihnen passiert? Es ließ sich noch abbiegen. Gerade so. In der Großstadt übernehmen das die jungen Kollegen gegen Geld. Die haben ihre paar Vorlesungen Gerichtsmedizin noch halbwegs im Kopf. Jeder kennt das Dilemma. In Österreich. Frau Dr. Straub, ich unterbreche Sie ungern, aber Sie sind nicht hier, um gesundheitspolitische Missstände anzuprangern. Ja, ich weiß. Es war der 4. oder 5. Anruf an diesem Sonnabend. Das kann ich nachsehen. Die Notrufstelle meldete sich ziemlich genau um 11. Kollaps mit Sturz und Kopfverletzung. Unklare Ansprechbarkeit, möglicherweise mit Todesfolge. Dem Anrufer wären genauere Angaben nicht zu entlocken gewesen. Man hätte die Fahne noch durchs Telefon gerochen. Maletzke, Aschersleben Straße 14. Das ist hinter Bahnhof. Zwischen Bahnhof und Zuckerfabrik. Herr Olbricht, mein Fahrer, er kannte sich auch nicht aus. So, wenn das jetzt die Birnburger ist, muss es die übernächste sein. Sie trauen dem Navi wohl nicht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Wende scheint das ganze Viertel übersehen zu haben. Würden Sie gerne Ihr Geld hier versenken? Ah. Die 14, da ist es. Ja. Die Wohnung lag im 2. Stock. Der Mann, der mir öffnete, trug ein Unterhemd und eine ausgebeulte Trainingshose. Ich schätzte ihn auf 70. Schloss aber nicht aus, dass er jünger war. Er roch nach Schweiß, Zigaretten und irgendwelchen Fusel. Fragen Sie mich nicht, was schlimmer war. Herr Maletzke? Ja, ja. Na, das hat aber wieder gedauert, Mann um Mann. Lassen Sie mich bitte durch. Wo finde ich Ihre Frau? Da, gerade durch, dann links in der Küche. Da ist sie gefallen. Und jetzt. Jetzt rührt sie sich gar nicht mehr. Sie lag zwischen Kühlschrank und Küchentisch, halb auf der Seite. Das rechte Bein ein Stück angezogen, den rechten Arm abgespreizt. Es war gar nicht so leicht, sich neben sie zu knien. Sie war tatsächlich tot. Eine Platzwunde an der linken Schläfe, wahrscheinlich vom Sturz. Blut im Haar und auf dem Fußboden. Auch sie hatte getrunken. Herr Maletzke stand in der Tür, während ich mich über sie beugte und ließ mich nicht aus den Augen. In der ganzen Wohnung, die seit 100 Jahren keinen Maler mehr gesehen hatte, war es sehr warm. Ja, Ich habe sie gerufen. Und ich habe sie gerüttelt. Nicht. Mutter, sagte ich, was ist es denn? Und dann habe ich gedacht, dass sie jetzt hier, also, ja, dass es was Ernstes ist, dass ein Arzt brauchen tut. Aber schnell. Herr Maletzke. Sagen Sie, ist sie tot? Herr Maletzke, wir müssen Ihre Frau hochheben und auf den Tisch legen, damit ich sie untersuchen kann. Bitte räumen Sie die Platte frei. Herr Albrecht, würden Sie mir behilflich sein? Nee. Das kann ich doch machen. Sie kümmern sich um den Tisch, bitte. Wir warten, Herr Maletzke. Er räumte den Tisch ab. Und dann, als fürchte er, auf einmal mit anfassen zu müssen, verschwand er. Ohne ein Wort zu sagen. Olbricht half mir, die Frau rumzudrehen. Sie hatte wirklich einige Kilo zu viel. Nee. Dass wir sie hochkriegten, daran war nicht zu denken. Auch mit Maletzkes Hilfe nicht. Tut mir leid. Natürlich versuchte ich, die Frau auszuziehen. Aber weit kam ich auch damit nicht. Sie war Ihnen unsympathisch. Ich nehme an, Ihre Erfahrungen, was hygienische Verwahrlosung anlangt, halten sich in Grenzen. Warum sind Sie Ärztin geworden, wenn Sie sich scheuen, Patienten anzufassen? Ich scheue mich nicht. Ich dachte, ich bezahle Sie, damit Sie mir helfen. Und Sie wissen auch, wie das am besten vonstatten geht. Wenn Sie wollen, brechen wir ab und ich stelle die Rechnung. Auf äußere Einwirkung deutete nichts hin. Sturz und Kopfverletzung schienen eher Folge als Ursache des Versterbens zu sein. Daraufhin haben Sie den Totenschein ausgestellt, nehme ich an? Noch nicht. Ein eventueller Krankheitshintergrund hätte einen Hinweis liefern können. Darüber konnte vorderhand nur der Ehemann Auskunft geben. Herr Maletzke? Ich ging in den Flur und rief nach ihm. Herr Maletzke! Aber er kam nicht. Ich fand ihn im Wohnzimmer. Der Fernseher lief. Er saß starr da und drehte, als ich eintrat, langsam wie eine Echse den Kopf nach mir um. Ich sah, dass er etwas in der Hand hielt, aber ich achtete nicht darauf. Ich wusste nichts damit anzufangen. Nicht in diesem Moment. Der Mann war ein Wrack. Trotzdem war er mir unheimlich. Sie ist tot, nicht? Ja. Es tut mir leid, Herr Maletzke. Ja. Herr Maletzke, Ihre Frau, wieso ist sie so plötzlich umgekippt? Keine Ahnung. Ich war ja nicht dabei. Ich war ja hier beim Fernsehen. Sie ist auch bloß kurz was holen gegangen. Und auf einmal drums. Und wie sie denn nicht wiederkam. Und als Sie sie fanden, haben Sie irgendwie versucht, ihr zu helfen? Wie sie nicht mal gesagt hat. Ja. Haben Sie sie rumgedreht oder so? Haben Sie versucht, sie auf die Beine zu bringen? Wie denn? Nee. Bin gleich zu Herrn hoch, wegen Telefonieren. Da können Sie ihn vorangehen. Sagen Sie bloß, Sie haben kein Telefon. Ist kaputt. Ist das schon mal passiert, dass sie plötzlich umgefallen ist? Na ja, schon. Keine Pust und dann ist er schwindelig geworden wegen Blutdruck. War sie deswegen in ärztlicher Behandlung? Herr Maletzke? Aber dass sie jetzt tot ist. Nahmen Sie Medikamente? Ich meine regelmäßig. Ja. Pillen, ja. Hat sie genommen? Oh ja, jede Menge. Das Alter eben. Wie alt war Ihre Frau denn? 76 bald. Dann auf einmal ist sie nicht mehr. Ich muss mir Ihre Medikamente ansehen. Wissen Sie, wo sie sie aufbewahrt hat? Na, ja. In der Küche hinter Hänge. In der Tasse von der Silberhochzeit. Die Medikamente passten ins Bild. Ramipril, Candesartan, Simvastatin, Metformin wegen Diabetes 2. Bei ihrem Übergewicht keine Überraschung. Dazu Metoprolol, ein Beta-Blocker, der bei Herzinsuffizienz infolge von arteriellem Bluthochdruck und koronarer Herzkrankheit gegeben wird. Die Minderdurchblutung des Gehirns kann zu Schwindel- und Ohnmachtsanfällen führen. Was hat Sie dann zögern lassen, natürliches Ableben zu beurkunden? Ich weiß es nicht. Eine innere Stimme. Ob jemand unglücklich stürzt oder ob jemand dabei nachgeholfen hat. Das ist es ja, was ich meine. Das nimmt einem keiner ab. Das kann man schön mit sich selber abmachen, sonst kollabiert das System. Wissen Sie, wie viele Menschen in Deutschland sterben pro Jahr im Durchschnitt? 850.000. Frau Dr. Straub, ich frage Sie noch einmal. Ein greifbares Verdachtsmoment, gab es das oder gab es das nicht? Nein, eigentlich nicht. Die verwahrloste Wohnung, der alkoholisierte Ehemann, der manchmal völlig distanziert, dann wieder regelrecht lauernd wirkte. Lästige Begleitumstände, aber Verdachtsmomente? Nein. Sie haben dann also Todesursache natürlich angekreuzt. Alles sprach dafür. Anschließend wusch ich mir über dem Spülbecken die Hände. Als ich das Papiertaschentuch in den Mülleimer warf, sah ich Glasscherben drin liegen. Ich schob den Abfall zur Seite und holte mehrere Scherben hervor. Am intakt gebliebenen Hals erkannte ich, dass es eine Flasche gewesen war. Herr Maletzke fuhr mich an, ob ich das immer so mache, herumspionieren. Olbricht musste ihn bitten, sich zu beruhigen. Ich hielt die Scherben ins Licht. Blutspuren fand ich keine. Das ist natürlich alles schwer für Sie, Herr Maletzke. Trotzdem müssen Sie sich morgen mit einem Bestattungsunternehmen in Verbindung setzen. Die kümmern sich um die Abholung. Morgen Sonntag. Auch am Sonntag, Herr Maletzke. Ist gut. Damit wir uns richtig verstehen, Herr Maletzke, die unverzügliche Meldung ist Pflicht. Wenn Sie damit rumtrödeln, handeln Sie sich gewaltigen Ärger ein. Nee. Können Sie sich drauf verlassen? Das mache ich. Im Verlauf der Nacht gab es zu viel zu tun, als dass ich noch lange hätte darüber nachsinnen können. Danach klappte ich todmüde ins Bett. Dafür war mir, als ich aufstand, mit einem Schlag klar, dass ich gestern die falsche Entscheidung getroffen hatte. Ich hätte mich zur Todesursache ungewiss durchringen müssen. Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen? Mit meinem Mann, ja. Ich berichtete ihm, was vorgefallen war und dass mir der Alte keine Ruhe ließ. Und? Er sagte etwas Allgemeines über böse alte Männer, dass sie sich dauernd den Kopf darüber zerbrechen, wie sie sich ihrer Ehefrauen entledigen können, nach Ansicht der Ehefrauen. Manchmal hilft Ironie nicht weiter. Ohne ihn wäre ich überhaupt nicht weg aus Hannover. Als ich ihm das vorhielt, erkundigte er sich, warum ich mich dermaßen für Ilse Maletzke interessiere. Weil sich sonst niemand für sie interessiert, habe ich gesagt. Weil sich nicht mal jemand für sie interessiert hat, als sie noch am Leben war. Sie wissen, dass ich mit Ihrem Mann gesprochen habe. Er hat mich ja angerufen. Ja und? Was hat er Ihnen gesagt? Er meint, es wäre vielleicht wegen Ihrer Mutter. Ich kümmere mich um meine Mutter. Gut? Wir sind jetzt weit weg. Man sieht sich nicht mehr so oft. Sie ist bestens untergebracht. Es fehlt ihr an nichts. Mitunter meint man auch ohne Grund, etwas gut machen zu müssen. Ich habe mich, warum auch immer, was Frau Maletzke anlangt, nicht so verhalten, wie Sie und ich es zu Recht von mir erwarten. Das habe ich eingesehen. Ja, mit Verspätung. Deshalb bin ich ins Auto gestiegen und in die Aschersleben Straße gefahren, um herauszufinden, was ich am Vorabend übersehen haben musste. Warum nicht zur Polizei? Um ihr was zu sagen. Ich hatte erhebliche Zweifel an meinem Befund, zog es aber vor, ihnen keine Beachtung zu schenken. Nein, es war mir passiert, bedauerlicherweise, und es war meine Sache, die Scharte auszuwetzen. Bevor ein anderer darauf stößt und es an die große Glocke hängt. Dann hätte ich die Sache zumindest aufgeklärt gehabt. Sie hätten sich an die Polizei wenden müssen, Frau Dr. Straub. Ja, ich weiß. Heute weiß ich das. Sie schon wieder. Herr Maletzke, bitte lassen Sie mich rein. Und was wollen Sie? Ich muss Ihre Frau, den Leichnam Ihrer Frau, nochmal untersuchen. Sie ist weg. Wie? Weg? Ja, nur abgeholt vom Bestatter. Haben Sie doch gesagt. Ja, natürlich. Ich dachte nicht, dass das so schnell geht. Welcher Bestatter war das? Warum wollen Sie das wissen? Wie gesagt, ich muss etwas überprüfen. Gestern Abend, ich bin nicht sicher, ob die Kopfverletzung auf den Sturz zurückzuführen ist. Ach, rufen sonst? Das weiß ich nicht. Das ist Sache der Polizei. Darf ich Sie jetzt um den Namen des Bestattungsunternehmens bitten? Sie sind der Doktor, oder? Ja. Und? Das frage ich Sie. Warum wollen Sie mir jetzt was anhängen? Herr Malecke, wollen Sie wirklich, dass ich die Polizei einschalte, um herauszufinden, wo sich die Verstorbene im Moment befindet? Ach, Herr Holm. Danke. Wird sie Erd- oder Feuer bestattet? Was haben Sie vereinbart? Sie meinen, ob sie begraben wird. Ja, ja. Auch wenn Sie das Verhalten von Herrn Malecke als auffällig empfanden, ließen sich daraus keine tragfähigen Schlüsse ziehen. Der Mann war hochgradig beunruhigt. Warum sollte er das Ihrer Ansicht nach sein? Gut. Sie fühlten sich offenbar bestätigt. Daraufhin haben Sie, ich nehme an, gleich Montagvormittag diesen Bestatter aufgesucht. Haben Sie wirklich gedacht, das geht so einfach, weil Sie erklären, ich habe den Totenschein ausgestellt und muss noch mal was nachschauen? Montagvormittag hatte ich Praxis. Montagnachmittag auch. Es war nach 5, als ich den Versuch wagen konnte, den Acheron zu überqueren. Sie sagen das so? Ja, ich sage das so. Wusste Ihr Vater denn nicht, dass Sie kommen? Ich wusste nicht, ob ich es schaffe, rechtzeitig da zu sein. Ich lebe in Lübeck, wissen Sie. Eine lange Fahrt und dann auch noch Baustelle an Baustelle. Können Sie sich vielleicht irgendwie ausweisen? Bitte, ich möchte meine Mutter noch mal sehen. Ich möchte einfach meine Mutter noch mal sehen. Verstehen Sie das nicht? Tut mir leid. Danke. Aber nur ein paar Minuten. Wir schließen nämlich bald. Ein paar Minuten hätten mir gereicht, zumindest um die Stirnverletzung zu überprüfen. Aber kaum hatte ich den Kopf zur Seite gedreht, kam der Chef in den Raum gestürmt und packte mich am Arm. Können Sie nicht lesen? Als hätte er einen Einbrecher gestellt. An der Tür steht kein Zutritt. Ihr Kollege hat mich... Weil Sie ihn beschwatzt haben. Was mir bei ihm nicht gelingen würde, so viel war klar. Um mich aus der Affäre zu ziehen, gab ich mich weiter als trauernde Tochter aus. Ich erkundigte mich nach dem Sarg und wollte wissen, was hinsichtlich der Grabstelle vereinbart war und wie die Beerdigung ablaufen sollte. Aber er blieb misstrauisch. Auf einmal verkündete er, meinen Vater anrufen zu wollen, und zwar auf der Stelle. Gott sei Dank fiel mir ein, was Malecke am Abend gesagt hatte, dass er zum Telefonieren nach oben gegangen war. Die Nummer ist? Das können Sie lassen. Sein Telefon ist kaputt. Ach ja? Sein Telefon ist kaputt? Ja. Komisch. Dabei habe ich vorhin noch mit ihm gesprochen. Zum Telefonieren geht er zu seinem Freund Hermann, eine Treppe höher. Nee. Ich habe ihn angerufen. Ich bin rausgerannt. Ich hatte das Taxi durchs Schaufenster kommen sehen und bin rausgerannt. Spätabends habe ich dann meinen Wagen abgeholt. Den hätten Sie auch gleich nehmen können. Er brauchte doch nur Herrn Malecke anrufen. Der konnte sich sicher denken, wer sich da eingeschlichen hat. Überhaupt, ich verstehe die ganze Maskerade nicht. Trauernde Tochter. Meinen Sie nicht, Sie wären weitergekommen, wenn Sie bei der Wahrheit geblieben wären? Es kam mir zu umständlich vor, erst die Vorgeschichte zu berichten. Sie wollen perfekt sein, nicht wahr? Ich hoffe, Sie auch. Hoffen Sie lieber, dass ich einen Fehler korrigieren kann, ohne mich dafür extra in sonst wen verwandeln zu müssen. Offenbar gibt es nicht viel, von dem Sie glauben, es könnte Ihnen nicht glücken. Sogar die Schauspielerei. Herr Malecke hatte, davon ging ich aus, nicht das geringste Interesse daran, die Polizei einzuschalten. Im Gegensatz zu Ihnen. Ja, ich weiß. Sie werden es nicht glauben, ich habe sogar angerufen. Bei der Polizei? Ja. Und die haben das nicht aufgenommen? Man wollte mich mit einem Kommissar so und so verbinden. Als er sich meldete, habe ich aufgelegt. Na gut. Oder nicht gut. Das heißt aber, Sie haben schon mit einem Beamten gesprochen und Sie haben ihm gesagt, worum es geht. Er tat, als hätte er noch nie derart hilfloses Gestammel gehört. Und ich selber kam mir genauso blöd vor. Was musste ich mich überhaupt damit rumschlagen, statt alles einfach auf sich beruhen zu lassen? Das frage ich Sie, Frau Dr. Straub. Malecke, Ilse, sagen Sie? Ja, genau. Sie ist sogar noch länger bei uns. Seit März 97. 96 im Herbst habe ich die Praxis erst übernommen. Worum geht's denn? Sie wies akute Hämatome im Arm-, Schulter- und Brustbereich auf. Zuerst wollte sie nichts dazu sagen. Dann behauptete sie, sie sei hingefallen. ihr sei häufig schwindelig. Auszuschließen ist das nicht, obwohl es mich wundert. Diabetes und Hypertonie sind medikamentös eingestellt. Bei den letzten Kontrollen wirkte sie stabil. Und sie ist immer dahinterher, wenn eine neue Verschreibung ansteht. Hm. Ihnen ist also nie etwas in dieser Richtung aufgefallen, wenn sie sich vorgestellt hat. Misshandlungsspuren. Nein. Rufen Sie deswegen an? Ich mache mir Sorgen, ja. Eheliche Gewalt wird häufig vertuscht. Von Ilse Maletzke? Die wüsste sich zu wehren, glauben Sie mir. Mit anderen Worten, Sie haben Frau Maletzke als Ihre Patientin ausgegeben. Mein Gott, eine kollegiale Konsultation, das passiert alle Tage. Aber nach Gerhard Maletzke haben Sie nicht gefragt. Nein, ich habe Ihren Wink nicht verstanden. Jedenfalls nicht gleich. Deshalb bin ich ja dann auch zu ihm. Aber er war nicht da und Sie haben sich eigenmächtig Zutritt zu seiner Wohnung verschafft. Das brauchte ich nicht. Die Tür war bloß angelehnt. Herr Maletzke? Herr Maletzke? Es fiel mir schwer zu glauben, dass niemand zu Hause war. Wie gesagt, die Tür stand offen. Herr Maletzke? Entsprechend viel Überwindung kostete es mich, durch den Flur zu gehen und die Zimmer zu betreten. Sogar die, die ich schon kannte. Aber es war wirklich niemand da. Im Vergleich zu Sonnabendabend wirkten die Räume weniger gespenstisch, was vielleicht am Tageslicht lag. Der Fernseher lief nicht. Es war still. Außerdem musste Maletzke aufgeräumt haben. Es lag kaum noch etwas herum. Das Bett war gemacht. In den Schränken und Schubladen herrschte allerdings das bekannte Durcheinander. Bloß, wonach sollte ich suchen? Mir blieb fast das Herz stehen, als auf einmal das Telefon anschlug. Allmählich dämmerte mir, dass hier nichts zu finden sein würde, was meinen Verdacht erhärten oder besser noch zerstreuen würde. Obwohl ich kaum etwas anderes erwartet haben konnte, war ich enttäuscht. Vielleicht bin ich deshalb nicht davor zurückgeschreckt, auch die Tür noch zu öffnen, die von der Küche abzweigte. Zum einzigen Raum, in dem ich noch nicht gewesen war. Es war ein schmaler Schlauch, kaum breiter als das Bett, das die gesamte hintere Hälfte ausfüllte. Durch eine Luke ziemlich weit oben fiel etwas Licht. Genug, um mitzukriegen, dass man sich ja angesichts des verdreckten Gerümpels vorsehen sollte. Zuerst dachte ich an eine Art Abstellkammer, bis ich begriff, dass das nicht stimmen konnte. Herr Maletzke? Eine Schrecksekunde lang glaubte ich sogar, Herrn Maletzke unter dem aufgetürmten Federbett liegen zu sehen. Gott sei Dank hatte ich mich getäuscht. Nicht getäuscht hatten mich hingegen meine Zweifel an der Rumpelkammer-Theorie. Die Sachen, die auf dem Bett lagen, und die Flaschen, die herumstanden, deuteten darauf hin, dass er hier übernachtete. In diesem Loch. Als ich die Flaschen wieder hinstellen wollte, fiel mir etwas in die Finger, das ich in dem schummrigen Licht nicht gleich erkennen konnte. Aber dann, draußen, sah ich, was es war. Und ich wusste auch sofort wieder, woher ich es kannte. Es war ein Schiffchen. Ein kleines Schiff aus Holz mit Masten und Segeln. Maletzke hatte es in der Hand, als ich ihn vom Fernseher weggeholt hatte. Und dann ist er zurückgekommen und Sie saßen in der Falle. Nein, diesmal noch nicht. Ich hole dich ab. Aber als ich raus bin, habe ich ihn im Treppenhaus gehört. Ich finde den Schlüssel nicht. Sie muss ihn doch irgendwo haben. Und wenn er die Offenbar war er bei diesem Hermann gewesen, ein Stockwerk höher, bei dem er telefoniert haben wollte. Wir müssen dahin, ich verstand nur die Hälfte. Es war wohl ein Schlüssel weg. Vielleicht hatte die Tür deshalb offen gestanden. Als ich ihn auf den Stufen hörte, bin ich schnell runter. Ich denke, Sie wollten mit ihm reden. Erstmal musste ich meine Gedanken sortieren. Weil Ihnen klar wurde, dass sie Ihre Detektivspielerei in Teufels Küche bringt? Weil ich plötzlich einen Zusammenhang sah. Ein Bild, ein Motiv, eine Geschichte. Die Sie nichts anging? Nein. Buddelschiffe werden ja schon seit ein paar hundert Jahren gebaut, heißt es. Mhm. Aber die meisten alten Stücke in den Meeresmuseen sind erst im 19. Jahrhundert entstanden. Aha. Müssen damals ziemlich sensationell gewesen sein. Und gefragt, na, wer geschickte Finger hatte und Geduld, der konnte sich was dazu verdienen. Auf den großen Linien, na, Salpeter aus Chile, da hätten die Seeleute sonst bloß rumgesessen. Miniaturausgaben vieler berühmter Schiffe sind so entstanden. Großsegler meistens, Viermaster und Fünfmaster, ja. Voll aufgetakelt und möglichst mit allem drum und dran. Faszinierend. Ja, tja, no, sehen Sie sich nur in Ruhe um. Das Licht ist natürlich nicht ideal. Wir haben aber Aufnahmen machen lassen, professionell, ohne Reflexe, falls Sie eine Abbildung brauchen. Oder wird das hier nur Text? Nein, nein. Es gibt natürlich auch Bilder. Die Leute wollen ja was sehen. Und die ganzen Modelle, die sind hier alle im Verein gebaut worden? Nee, nee. Die meisten von uns sammeln auch. Was halbwegs bezahlbar ist. Ne? Haushaltsauflösung meistens und Trödelmarkt. Wenn es mal was anderes als Kommerzdreck gibt. Aber gerade bei den primitiven Sachen, wenn Sie da einen Blick für haben, können Sie richtige kleine Kunstwerke finden. Ich habe so ein Schiffchen geerbt. Ach? Also so ein ganz einfaches, bloß ein Mast und zwei Segel. Ein Mann bei uns aus dem Haus. Ich kaufe manchmal was für ihn ein, seit seine Frau gestorben ist. Er hat es mir regelrecht aufgedrängt. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Ich nehme an, dass er selber gebaut hat. Vielleicht ist er zur See gefahren, als er jung war. Wie heißt er denn? Wir Leute hier in der Stadt... So bin ich überhaupt auf das Thema gekommen. Wir kennen uns meistens. Maletzke. Gerhard Maletzke. Ach, nee. Ach, kennen Sie ihn denn? Na, der war doch hier bei uns im Club. Dort. Die Gorch Fock. Aha. Die hat er gebaut. Und die Brigantine im Doppelliter. Er ist tot, sagen Sie? Oh, um Gottes Willen. Ich meinte das Erben nicht wörtlich. Ja, wir haben schon lange keinen Kontakt mehr. Ja, seit dem Tod seiner Frau geht er kaum noch aus dem Haus. Nee, nee, das ist viel länger her. Da lebte Frau Ilse noch. Und wie? Ich weiß ja nicht, was Sie für einen Eindruck hatten. Aber die Frau muss ein ziemlicher Drachen gewesen sein. Viel erzählt hat Gerd ja nie von zu Hause. Bloß, dass sie ihm sein Hobby nicht gegönnt hat. Deshalb hat er auch mit der Trinkerei angefangen. Naja, das klingt viel zu einfach. Aber glauben Sie mir, ich weiß, was ich sage. Sie meinen, sie hat ihn unter Druck gesetzt? Die hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Sie hat ihn herumkommandiert. Jede Kleinigkeit. Und falls er nicht spurte... Da hat sie ihn sich zur Brust genommen. Sie hat seine Schiffe zertrümmert. Hier, gucken Sie sich die Gorch Fock an. Gerd war ein Meister. Da stimmte alles. Da vorn, was ist das? Am Bugspriet. Ein Albatros. Merkwürdig. Irgendwie stilisiert. Wie der echte. Sie hat die Schiffe in die Luft gehalten und als er danach fasste, in Panik, da hat sie sie fallen lassen. Das hat er Ihnen erzählt? Sagen wir, das hab ich rausgehört. Mein Schiff ist viel einfacher. Ja, vielleicht von, als er angefangen hat. Er hatte schon als Junge damit angefangen. Damals wollte er wirklich zur See, ist aber nicht draus geworden. Trauen Sie ihr zu, dass sie Ihnen den Schlüssel weggenommen hat, damit er, wenn er weggegangen wäre, nicht wieder reingekonnt hätte? Das hat sie gemacht. Ich weiß nicht. Trauen Sie es ihr zu? Ja. Zu uns hat sie ihn ja schon lange nicht mehr gehen lassen. Sagt Ihnen eigentlich der Name Hermann Wolf etwas? Nee, wer soll das sein? Ein Nachbar. Er kümmert sich ein bisschen um ihn. Ich dachte, die beiden hätten sich vielleicht hier kennengelernt. Wie lange ist es schon tot, die Ilse? Im Mai 3 Jahre. Er hat aber nichts mehr damit anfangen können. Ne? Mit der Freiheit, meinen Sie? Ja. Nein. Schreiben Sie was über ihn in Ihrem Artikel. Hier über die Gorch Fock zum Beispiel, den Albatros. Er hatte ein wahnsinniges Händchen dafür. Das wird ihn freuen. Sonst kennt ihn ja bald niemand mehr. Wenn man ihnen zuhört, man könnte meinen, sie brauchen das, diesen Kick. Miss Marple. Wie haben Sie ihn gefunden, diesen Mann vom Bastlerverein? Herrn Jankowski. 10 Minuten im Netz. Heutzutage haben sie doch alle eine Website. 30, 40 Bilder mit Zoom und allen Schikanen. Auch die Gorch Fock, samt dem Namen ihres Schöpfers. Aber das wusste? Sein Freund Hermann wusste es jedenfalls nicht, so wie er mein iPad angestarrt hat. Sie haben es ihm gezeigt? Ich wollte wissen, ob sich Maletzke darüber freuen würde. Ich denke, Sie wollten einen Mörder nicht ungeschoren davonkommen lassen. Es war mein Fehler und ich wollte das in Ordnung bringen. Dieser Hermann Wolf, woher hatten Sie den Namen? Vom Klingelbrett? Und wie sind Sie an ihn rangekommen? Die neue Postzustellerin? Die Sachbearbeiterin vom Rentenamt? Eine Nachbarin in Not? Genau das war mein Problem. Sachte mal, sachte, ja? Er wusste vermutlich bereits zu viel über mich. Ja, was wollen Sie? Sie wissen, wer ich bin, nicht wahr? Lassen Sie Gerd in Ruhe. Genau darum geht es. Ich komme, weil Sie sein Freund sind. Sie schnüffeln hier rum. Sie wollen ihm was anhängen. Und deshalb komme ich jetzt zu Ihnen? Er hat geknurrt und mit dem Kopf gewedelt, dass ich ihm nachkommen soll. Minutenlange Hustenanfälle, zwischen denen er sich eine nach der anderen ansteckte. Qualm. Der, den er jetzt in die Luft blies, und der von gestern und vorgestern. Vielleicht wollte er seinerseits rauskriegen, wie weit ich gehen würde. Jedenfalls lauerte er darauf, dass ich mich verplappere. Erst als ich ihm die Bilder zeigte, die Schiffe, schien sich sein Misstrauen einen Moment lang zu legen. Woher haben Sie das? Ein Kommilitone von mir. Er ist auch in diesem Verein. Er hat sich für Chirurgie entschieden. Die operieren ja heute auch wie durch Knopflöcher. Er wollte mir unbedingt sein Meisterwerk zeigen. Dann habe ich noch ein bisschen rumgeklickt. Schließlich bin ich an dem Namen hängen geblieben. Gerhard Maletzke. Ein Gerhard Maletzke hatte ich ja gerade kennengelernt. Wenn Sie ihm die Gorch Fock nicht abgeschwatzt hätten, wärt ihr auch im Arsch. Kann ich ihm das zeigen? Ja, natürlich. Meinen Sie, dass er das Bild gar nicht hat? Bestimmt nicht. Ihr Kollege, der Chirurg, kennt er den Gerd? Nur seine Schiffe. Die sind offenbar legendär. Aber seit er selber dazu stieß, ist der Meister nicht mehr aufgetaucht. Das kann stimmen. Nicht, dass er etwas auf Tratsch gäbe, aber das eine oder andere munkeln die da schon. Naja, es liegt nicht an der Trinkerei. An ihr liegt es. Sie hat ihm alles genommen. Alles. Sie meinen seine Frau? Die Ilse. Haufen Scheiße war das. Bitte, Herr Wolf. Wir haben keine Ahnung. Keine Ahnung. Wissen Sie, wie wir uns kennengelernt haben, Gerd und ich? Im Keller. Ich runter, ich hatte ein bisschen was gebunkert. Hier oben hat sie ja die Nase in jeden Winkel gesteckt. Und sobald ihr eine Flasche in die Finger gefallen ist, hat sie die in Ausguss geschüttet. Die konnte noch zu sein. Ja, nicht mal angebrochen. Die hat sie weggekippt. Sie meinen jetzt aber nicht Ilse Maletzke? Nee. Sie lebt nicht mehr. Noch keine 70. Ich habe gesoffen und sie kippt um und ist tot. Aus dem Mund ist das Blut rausgelaufen. Ein Schlaganfall? Das Herz lief nicht mehr rund. Schon die letzten Jahre. Wie hieß Ihre Frau? Edith. Engherzig, das war sie, ja. Aber nicht böse. Nicht wie die Ilse. Sie waren also im Keller. Nur für einen Schluck. Mal durchatmen. Still ist es gewesen, nur Wasser in Rohren. Es ist so ein komisches, pieseliges Geräusch, aber sonst Stille. Und da höre ich ein Schnarchen. Man glaubt es erst gar nicht. Dann habe ich nachgesehen. Es war er, der Gerd. Der lag in seinem Verschlag und pennte. Und warum? Weil sie ihn ausgesperrt hat. Sie hat ihn nicht reingelassen, da saß. In seine eigene Wohnung. Wo soll der hin, ne? Immerhin hat er einen Kellerschlüssel gehabt. Weil er da ein paar von seinen Schiffen versteckt hatte, damit sie die nicht auch noch zerdeppert. Da ist er dann runter. Konnte erst nicht schlafen, weil es kalt gewesen ist. Aber schließlich dann doch. Vielleicht hat es Streit gegeben. Vielleicht ist er ausgerastet. Sie hatte Angst vor ihm. Quatsch. Woher wollen Sie das wissen? Wenn sie ihm so zugesetzt hat, dann hatte sich da was aufgestaut. Nee. Gerd hat sich nie gewehrt. Nie. Ich hätte ja schon dreimal den Hals umgedreht. Er hat sich nicht mal gewehrt. Er konnte es nicht. Das wusste sie ganz genau. Sie sind froh, dass es jetzt so gekommen ist. Besser spät wie nie. Ist Ihr Freund auch erleichtert? Das kommt schon noch. Er war bei Ihnen oben am Sonnabendabend. Zum Anrufen, als er sie gefunden hat. Sie sind mit runter? Haben Sie sie gesehen? Nee. Vielleicht um zu helfen? Nee. Sie muss nicht von selber gestürzt sein. Sie haben sie untersucht. Ich kann mich geirrt haben. Gehen Sie zur Polizei. Aber schleichen Sie sich nicht beim Bestatter ein und behaupten auch noch, dass Sie die Tochter sind. Was Sie mir erzählt haben, das wäre doch ein Motiv. Und das würde ich Ihnen auf die Nase binden? Nein, Sie halten natürlich zu ihm. Weil wir ihr nichts getan haben. Auch wenn das nicht reingeht in Ihren Kopf. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Sie sehen Gespenster. Na, das sagen Sie, ohne zu erschrecken. Wollen Sie mir drohen? Sie haben eine schmutzige Fantasie. Auf Wiedersehen, Herr Wolf. Kann ich ihm das zeigen? Sein Chef. Ich bekomme das wieder. Ich verlasse mich drauf. Sie haben ihm Ihr iPad dagelassen? Was hätten Sie denn gemacht? Es war ja auch weiter nichts Persönliches drauf. Ich brauchte sein Vertrauen. Und ich hatte einen Grund, wieder hinzugehen. Aha. Herrgott, ich konnte mir nicht erst den Kopf darüber zerbrechen. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Sie haben die Kontrolle über sich verloren. Wahrscheinlich haben Sie recht. Irgend sowas muss mir sogar geschwant haben. Jedenfalls bin ich die nächsten Tage bei meinem üblichen Trott geblieben. Dienstag Praxis bis 8, Mittwochabend habe ich brav meinen Rückenkurs absolviert. Donnerstag waren wir in der Oper. Edith Wolf, Ihr abruptes Ende, Herz-Kreislauf oder nicht, ich wollte sehen, ob ich was rauskriege. Aber ich ließ es bleiben. Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen, mit Ihrem Mann? Nein, ich dachte, es wäre vorüber. Tagsüber jedenfalls. Und vielleicht wäre es das sogar gewesen. Nicht mal der Bestatter hat gezuckt. Ich schob es vor mir her, mein iPad abzuholen. Es war schon die Vorstellung, es wieder in die Hand zu nehmen, ging mir gegen den Strich. Hätte es nicht jemand für Sie abholen können? Und wie hätte ich das erklären sollen? Was gab dann aber den Ausschlag? Nichts. Mir wurde einfach nur bewusst, dass er mich nach Strich und Faden eingeseift hatte. Dass ich mich hatte von ihm einseifen lassen. Ich hatte ihn einschüchtern wollen, in die Enge treiben, einen Fehler provozieren. Stattdessen jubelt er mir seine Sicht unter. Dieser graue alte Penner mit seinem mauligen Unschuldsgetue hatte mich zu seinem Komplizen gemacht. Jetzt weißt du alles und hast nichts in der Hand. Aber wieso waren die sich so sicher? Wie konnten die sich so sicher sein, sich nicht verrechnet zu haben? Ich werde das so nicht verfechten, Frau Dr. Straub. Aber was Sie in diese Sache reingeritten hat, das hat nichts mit übereifrigem ärztlichem Gewissen zu tun. Die Misere der amtlichen Leichenschau, die Dunkelziffer unentdeckter Morde, das sind alles nur Ausreden, wenn Sie mich fragen. Sie konnten die Niederlage nicht verkraften und Sie hatten ein schlechtes Gewissen. Vielleicht nicht wegen Ihrer Mutter, aber weil Sie diese Leute immer haben links liegen lassen, sobald es ging. Und wer weiß, vielleicht würden Sie ja am liebsten um die Menschen überhaupt einen Bogen machen. Mal abgesehen davon, dass Sie ihnen durch das kleine Loch in Ihrem Spiegel in den Rachen oder ins Ohr gucken. Ich habe keinen Bogen um sie gemacht. Ich wollte, dass sie gehen. Naja, alle vier. Meine neuen Onkels und Tanten. Überraschend zu Besuch gekommen. Und sofort Sitzfleisch entwickelt. Die ganze unerfreuliche Verwandtschaft. Ilse und Gerhard. Edith und Hermann. Dass sie sich verziehen aus dem gemütlichen Nest in meinem Gehirn. Dass sie sich wieder dahin scheren, wo sie hingehören. Samt ihren Verkorkstheiten, ihrer Verwahrlosung, ihrer Kläglichkeit, tot oder lebendig. In die Aschersleben der Straße nämlich, am Arsch der Welt. Am Freitag war die Praxis geschlossen. Ich hatte einen Tag Urlaub. Wir wollten zu Freunden nach Mecklenburg. Ein verlängertes Wochenende. Das hätte Ihnen gut getan. Ich habe eine Migräneattacke vorgeschützt. Mein Mann ist schließlich alleine gefahren. Nur, dass Wolf Freitagvormittag nicht da war. Jedenfalls machte er die Tür nicht auf. Er sollte ich kehrt machen ohne mein iPad? Vielleicht dachte ich, lag es ja noch bei Manetzke. Oh, die Frau Doktor. Ja. Na, da kommen Sie mal rein. Sie schließen ab? Mach ich immer. Ist sicher auch so. Aha. Na dann. Verlieren Sie Ihren Schlüssel nicht wieder. Dann hole ich mir von Hermann den anderen. Es geht um das iPad mit den Fotos drauf. Sie wissen ja, wo es lang geht. Bitte sehr. Herr Wolf wollte mir mein iPad wiedergeben. Das habe ich gemacht. Die Großfock. Haben Sie nicht gestaunt? Er wollte Ihnen das Bild zeigen und es mir dann zurückgeben. Aber oben ist keiner da. Da dachte ich... Oder liegt es bei ihm? Haben Sie auch einen Schlüssel von ihm? Könnten Sie es mir vielleicht runterholen? Ich will es einfach nur wiederhaben. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Er antwortete einfach nicht. Ich sah mich um, ob es irgendwo lag. Dann hätte ich es geschnappt und wäre gegangen. Aber es war nirgends. Stattdessen eine Wäscheleine auf der Kommode. Das war alles kein Zufall. Ich war wütend auf ihn, auf mich, auf Wolf. Ich musste mich damit abfinden, unverrichteter Dinge abzuziehen. Angst hatten Sie keine. Doch, ich durfte ihn nicht reizen. Nur wie das gehen sollte, war mir nicht klar. Gut, wenn Sie wollen, dann lasse ich es Ihnen noch ein paar Tage da. Aber bitte fragen Sie Herrn Wolf danach. Ich muss dann jetzt los. Wären Sie so freundlich, mich rauszulassen? Diesmal habe ich den Schlüssel. Was soll das, Herr Maletzke? Es wird sich zeigen. Sie können mich hier nicht festhalten. Sie machen sich strafbar. Sie wohl nicht. Herr Maletzke, was wollen Sie von mir? Dass Sie aufhören mit rumspionieren. Ich habe nicht spioniert, Herr Maletzke, wirklich nicht. Es stimmt, als ich am Sonnabend hier war, nebenan in der Küche und... Auf dem Fußboden, da lag ihre tote Frau und sie standen in der Tür und haben sie angesehen. Ich bemerkte ihren Blick und hatte das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Hören Sie doch auf. Das hat mich nicht losgelassen. Ich wusste nicht, was passiert war, aber ich wusste, da steckt noch was anderes dahinter. Auf dem Schein steht's anders. Das ist sowas wie Notwehr. Heute weiß ich, wie Sie unter Ihrer Frau zu leiden hatten, Herr Maletzke. Was Sie durchgemacht haben. Notwehr. Ja, so ist es. Heute kenne ich Ihre Schiffe. Ich war 15. Unser Nachbar zwei Häuser weiter, der Sohn von dem, der Jörg. Der war bei der Marine gewesen, dann Gefangenschaft beim Ami. Der hat das gekonnt. Aha, ja. Ich war 15. Ich habe so gestaunt. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin immer zu ihm rüber, wenn's ging. Und er hat's mir gezeigt. Auch geholfen am Anfang. Ich hatte es versteckt. Was mein erstes gewesen ist. Aber sie hat nichts gefunden. Das waren die Scherben im Müll. Ich hab sie noch so angebettelt. Sie hatte kein Herz. Nie gehabt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie hat's nicht besser verdient. Schön. Vertrauen aufbauen, ihn zum Reden bringen, verstehe ich alles. Aber wenn er wirklich auspackte, je mehr sie wussten, je weniger konnte er Interesse daran haben, sie wieder laufen zu lassen. Ihr Schutzengel muss wirklich fit gewesen sein. Er konnte jederzeit alles abstreiten. Dann waren das meine haltlosen Spekulationen, mehr nicht. Die Frage war doch, gibt es Beweise? Sollte ich ihm zu verstehen geben, dass es keine verwertbaren Befunde gibt und er folglich nichts zu befürchten hatte? Das hätte ihn vermutlich beruhigt. Aber dann hätte er keinen Grund gesehen, sich zu stellen. Das wollten Sie erreichen, dass er sich stellt. Das war das Einzige, was ich beeinflussen konnte. Ich bin nur Arzt. Ich habe die Scherben zusammengefegt. Das Schiffchen war heile geblieben. Es war ja ganz einfach, nichts weiter dran. Ich war 15. Nicht mal der Mast war gebrochen. Und ich dachte, es war die Flasche, mit der Sie zugeschlagen haben. Aber dann stimmt das ja gar nicht. Ich habe sie nicht angefasst. Und Ihr Freund, Hermann? Der auch nicht. Keiner von uns. Dann ist sie einfach so umgekippt. Herr Maletzke. Sie sagen's. Sie haben doch nichts von mir zu befürchten. Solange es keine Beweise gibt, kann ich mir alles ausgedacht haben. Wenn man nichts mehr feststellen kann, dann... Man kann ja nichts feststellen. Sie nicht. Niemand. Komm, Sie. Es wird sie beerdigt und dann buddeln Sie sie wieder aus. Nee, kommt nicht in die Tüte. Wir warten. Worauf? Exhumieren kann man einen Leichnam noch nach Monaten und Jahren, wenn's drauf ankommt. Nicht, wenn sie eingeäschert ist. Aber sie wird doch nicht Feuer bestattet. Es hieß... Ich habe ihn angerufen. Ich hatte ihren letzten Willen erst nicht gefunden, aber dann doch. Machen Sie sich keine falschen Vorstellungen. Eine Kremierung, das kann sich hinziehen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Doch, heute... Dann ist es vorbei. Also habe ich offenbar wirklich was übersehen. Nicht, was Sie denken. Aha. Und was denke ich? Ich habe oft gedacht, wenn sie mal nicht mehr ist, so wie Edith oben, fällt um, ist tot. Hat sie mir aber nicht getan, den Gefallen. Deshalb haben Sie nachgeholfen. Wir haben sie nicht angefasst. Ihr war dauselig. Sie ist hingeschlagen. Es passiert. Jedenfalls, wenn man die falschen Tabletten genommen hat. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Vielleicht, weil von Edith die Rede war. Sie erinnern sich. Hermann Wolfs Frau. Es war so naheliegend. Sie hatten bloß die Tabletten auszutauschen brauchen. Auszutauschen? Wogegen? Ihr Herz lief nicht mehr rund. Was sollte Wolf gemeint haben? Vermutlich, dass sie an einem Schlaganfall starb, der seinerseits Folge einer Komplikation, einer Thromboembolie etwa sein konnte. Ihr Herz lief nicht mehr rund. Wenn ihr mal angenommen Vorhofflimmern zu schaffen machte, dann dürfte sie zur Frequenzkontrolle einen Calcium-Antagonisten bekommen haben. Hm. Wenn Ilse Maletzke mit ihrem täglichen Cocktail zusätzlich zum Metoprolol, zum Beispiel Verapamil, einnahm, das da oben noch rumlag, unbemerkt, meinetwegen statt der Simvastatin, einfach weil sie, wie tausendmal zuvor, die Blisterfolien aus ihrer Silberhochzeitstasse fischte und sich die Pillen in die Hand purzeln ließ, dann konnte die kardiodepressive Wirkung zum Herzstillstand führen. Und wem von den beiden Herren trauen Sie diese Fachkenntnis zu? Frau Dr. Straub. Irgendetwas musste sie darauf gebracht haben. So war der Sturz nur eine Frage der Zeit. Ja, eben. Es konnte passieren oder auch nicht. Und selbst wenn, nicht jeder Sturz ist tödlich. Dann versuchten Sie es wieder. Irgendwann würde es klappen. Die Frau konnte es bemerken, sobald sie den Namen des Medikaments las. Ja, das habe ich auch gefragt. Wissen Sie, was Sie erwidert haben? Schicksal. Ein bisschen viel Zufall bei so planvollem Vorgehen. Inzwischen glaube ich, genau darauf kam es Ihnen an. So konnten Sie sich einreden, dass Sie eigentlich gar nicht schuld waren, weil das Schicksal hätte sich leicht anders entscheiden können. Hat es aber nicht. Es hatte es so gewollt. Trotzdem, damit hat Maletzke alles zugegeben. Aber warum? Warum behielt es nicht einfach für sich? Reue? Jedenfalls ging er davon aus, dass sein Eingeständnis jetzt keine Folgen mehr für ihn hat. Was sich auch dahingehend interpretieren lässt, dass er ein Vertuschungsverbrechen nicht ausschloss. Notwehr verlangt nicht unbedingt den Angriff. Die konkludente Gewaltandrohung genügt. Nanu? Das klingt auf einmal, als ob Sie mich verstehen. Um Sie zu verteidigen, muss ich Sie nicht verstehen, Frau Dr. Straub, und offen gestanden. Da sollten Sie froh drüber sein. Aber wie ich Sie dann hab da liegen sehen, neben Kühlschrank, da war ich dann doch erschrocken. Obwohl Sie es sich doch genauso vorgestellt hatten. Genauso stellt man sich das eben nicht vor. Wie hieß denn das Medikament? Und dann, als Sie kamen, ich dachte zu Gott, dass ich Sie wieder auf die Beine bringe. Haben Sie deshalb den Notarzt angerufen? Hat Hermann gesagt. Hat er noch gewusst von Edith? Etwas habe ich immer noch nicht verstanden. Warum haben Sie nicht gleich von hier aus angerufen? Warum sind Sie zum Telefonieren erst zu ihm hoch? Damit er bezeugt, dass Sie keine Zeit haben verstreichen lassen? Oder wollten Sie jetzt nicht alleine sein mit Ihrer toten Frau? Wie er die Tabletten wieder hochgebracht hat, die falschen, da hat in die gafflichen gesehen auf der Treppe. Was hat er denn sagen? Warum er bei mir gewesen ist. Wie ist er auf die Idee gekommen? Weil er die Packungsbeilage gelesen hat. Der Apothekerin. Hermann ist mal mit einem Rezept hin von Edith und Ilse ihrem eben auch mit. Aber nicht verwechseln, hat sie gesagt. Wenn sie die aufs Mal nimmt, fällt sie tot um. Das haben Sie sich gemerkt. Die Jahre haben sie darum gelegen, die Tabletten. Ganze Schachtel gerade neu angefangen. Ich habe gefragt, warum er sie nicht weggeschmissen hat, nach dem Edith. Ich habe keine Ahnung. Das war wie ein Zeichen. Herr Maletzke, Ihre Frau hat Sie misshandelt. Seelisch, aber nicht nur. Sie haben stillgehalten. Das hat sich angesammelt. Und dann kam Herr Wolf, ein winziger Handgriff, und die Erlösung war nah. Hören Sie bitte auf! In einer unvorhergesehenen Extremsituation, da waren Sie der Dauerbelastung nicht mehr gewachsen. Da haben Sie nachgegeben. Sie sollen jetzt aufhören, verdammt! Man wird Sie freisprechen, Herr Maletzke. Alle werden wissen, was passiert ist, all die Jahre über. Und alle werden verstehen, dass Sie sich Ihrer nicht anders zu erwehren wussten. Schluss jetzt! Hören Sie auf jetzt! Jetzt ist Schluss hier! Schluss, verdammt nochmal! Ich war sicher, ich habe ihn soweit. Da sind ihm die Sicherungen durchgebrannt. Ich weiß bis heute nicht. Er hat sich auf mich gestürzt. Ich habe versucht, ihn abzuschütteln. Er hat nicht locker gelassen. Sie haben ihn gefesselt. Mit der Wäscheleine. Was meinen Sie, warum die da rumlag? Die war für mich bestimmt. Sie haben ihn gefesselt. Ich habe ihn am Sessel festgebunden. Das stimmt. Ich wusste mir nicht zu helfen. Hat er sich nicht gewehrt? Doch. Aber Sie haben das durchgezogen. Ich wollte mit ihm reden. Ich hatte ihn fast soweit. Er hat gebrüllt. Ich konnte ihm aber schlecht was in den Mund stecken. Er hat gebrüllt, aber das hat Sie nicht weiter beeindruckt. Er hat gebrüllt, ja. Deshalb habe ich den Schlüssel nicht gehört. Sauer, was ist denn hier los? Kaum stand Wolf im Zimmer, wusste er, was passiert war. Kunststück. Ich glaube, er hat nicht mal gewartet, dass Maletzke irgendwas sagt. Er ist sofort auf mich los. Da haben Sie ihm das iPad aus der Hand gerissen. Ohne Absicht, ich habe... Und zugeschlagen. Mehrfach. Es war ein Reflex. Ich war in Panik. Um erst aufzuhören, als Wolf am Boden lag. Hermann! Hermann! Herr Wolf? Nun machen Sie doch was. Der zuckt doch gar nicht mehr. Hermann! Herr Wolf! Herr Wolf! Oh mein Gott! Ich rufe den Notarzt. Aber... Nun mach sie auf! Lass sie rein! Wer ist das? Herr Maletzke? Wo ist der Schlüssel? Wo? In der Hosentasche. Was? Herr Maletzke! Hilfe! Herr Maletzke! Hilfe! So aberwitzig, wie ich zuerst dachte, war es dann gar nicht. Der Pathologe, der im Krematorium die zweite Leichenschau macht. Bei Einäscherungen ist die vorgeschrieben. Das hatte den beiden keiner gesagt. Wieso auch? Er fühlte sich offenbar unausgelastet. Jedenfalls nahm er sich auch die Blutprobe vor. Das Verapamil wurde nachgewiesen. Frau Dr. Ortlieb bestätigte, dass es niemals verordnet worden ist. Folglich hatten die Beamten ein paar Fragen an den Ehemann. Frau Dr. Allwissen sowie einen gefesselten Herrn Maletzke und einen aufgrund stumpfer Gewalteinwirkung bewusstlosen Herrn Wolf bekamen Sie folglich geschenkt. Der Beamte, der meine Aussage aufnahm, wusste nicht, worüber er zuerst den Kopf schütteln sollte. Über meine Unverfrorenheit oder über meine Naivität? Immerhin haben Sie gleich gestanden. Das wird das Gericht berücksichtigen, ebenso wie Ihren sofortigen Notruf. Und es wird sich davon, gehe ich aus, von der ungewöhnlichen Motivationslage überzeugen lassen. Frau Dr. Straub? Ich habe diesen Dienst gehasst. Immer schon. Er bringt nur Verwicklungen mit sich. Corinna Straub, wäre ich eher in Ihrer Praxis begegnet als Patient, hätte sie mich vermutlich beeindruckt. Eine Erscheinung. Irgendwie sah man, dass sie dort nicht hingehörte. Vielleicht hätte es wirklich gereicht, dass sie nicht den Dienst getauscht hätte. Vielleicht wäre dann weiter alles glatt gegangen in ihrem Leben, wie bisher. Zumindest von ihrer Vorliebe gegen die kassenärztliche Vereinigung, die gesetzlichen Regelungen und die Untätigkeit der Politik zu wettern, hoffe ich, sie noch abzubringen. Jedenfalls macht sie sich mit Schuldzuweisungen dieser Art vor Gericht keine Freunde. Außerdem hat nicht die zweite Leichenschau gerade bewiesen, dass das System funktioniert. Hermann Wolf geht es besser, bis der Fall verhandelt wird. Ich meine jetzt Dr. Straub und die versuchte schwere Körperverletzung, ist er wieder auf den Beinen. Ich hoffe, wir kommen mit Bewährung davon. Wissen tut man das nie. Für Maletzke und Wolf sieht die Sache schlechter aus, obwohl Dr. Straub unbedingt für sie aussagen will. Im Namen der Buddelschiffe. Es wäre nicht der erste Bärendienst, den sich ein laienhafter Gerechtigkeitssinn erweist. Schon gar nicht will sie in eigener Sache schweigen. Aber diesmal ist es wohl nicht nur ihr Hang zur Selbstüberschätzung, der dahinter steckt. Diese Geschichten vom Ende der Unschuld. So eine kennt sie jetzt auch. Hausbesuch. Kriminalhörspiel von Thomas Fritz. Es spielten Dr. Straub, Christine König, Rechtsanwalt Behrens, Ulrich Nöten, Gerhard Maletzke, Christian Grashoff, Hermann Wolf, Thomas Thieme, Heimatmuseumsdirektor Wolfgang Winkler, sowie Maria Hartmann, Sebastian Schwarz, Gerd Grasse, Axel Wandke und Ingo Kottkamp. Musik Michael Rodach. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Esther Schelander. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017. Das war unser heutiger Krimi. Nächste Woche Montag hören Sie dann um 21.30 Uhr das Kriminalhörspiel 40 Stunden nach dem gleichnamigen Roman von Katrin Lange.